Nochmal aufstehen. Я чувствую, что вам нужно всем встать. Ich fühle, dass wir alle aufstehen sollten. Пошевелись налево, направо. Versuch dich mal zu bewegen, mal links, mal rechts. Да, не бойся, не бойся. Hab keine Angst. Надо шевелиться. Man muss ein bisschen sich bewegen. Okay. Теплее стало чуть-чуть. Ist dir ein bisschen wärmer geworden? Во время прославления надо было активнее быть. Während der Lobpreiszeit sollte man ein bisschen aktiver werden. Кровь должна циркулировать в тебе. Das Blut soll in dir zirkulieren. Жизнь приходит. Das Leben kommt hinein. Halleluja. Физическая и сила свыше. Physische und das die Kraft von oben. Скажи соседу, ты здесь. Sag zu deinem Nachbarn, bist du hier? Все классно. Es ist alles klasse und toll. Здоровы, halleluja. Alle leben und sind gesund. Господь с нами. Der Herr ist mit uns. Я вас не слышу. Ich höre euch nicht. Amen. Yeah. Прошлое воскресенье мы говорили об исцелении. Letzten Sonntag haben wir über die Heilung geredet. Классно стоять, правда? Es ist toll zu stehen, oder? Вы можете еще полчаса постоять, я без проблем. Wir können noch halbe Stunde stehen, kein Problem. И мы видели, как работает вера. Aber wir haben gesehen, wie der Glaube funktioniert. Вера работает вместе с телом всегда. Denn der Glaube funktioniert immer mit dem Körper. Слово веры должно работать в унисон с твоими мыслями. Also das Wort des Glaubens soll im Einklang mit deinen чувствами. Gedanken und mit deinen Emotionen всегда. Arbeiten immer. Иначе оно не работает. Ansonsten funktioniert das gar nicht. Я скажу так, сухая вера не работает. Ein trockener Glaube funktioniert nicht. Если ты заболел, самое время сейчас начать применять это. Wenn du krank geworden bist, dann ist es jetzt an der Zeit, genau das anzuwenden. Слышишь меня там онлайн, если ты меня слышишь? Wenn du mich dort online hörst, надо же когда-то применять то, что ты здесь слышишь. Man muss doch irgendwann einmal anwenden, was du hier hörst. Надо же когда-то практиковать то, man о muss чем doch мы говорим. Irgendwann einmal praktizieren, wovon wir hier sprechen. И жизнь это лучший тренажер, аллилуйя. Und das Leben ist der beste, ist das beste Fitnessstudio dafür. Amen. Тогда и болезнь хорошее время, чтобы практиковать. Dann ist die Krankheit die gute Zeit, um das zu praktizieren. Не жить телом. Nicht im Körper zu leben oder durch den Körper, sondern geh an deinem Körper immer vorbei. Du stellst ja die Frage, wie kann ich an meinem Körper vorbeigehen, wenn ich im Körper lebe? Denn geh weiter. Denn du bist eine Dreizimmerwohnung. Halleluja. Не живи в прихожей. Lebe nicht in deinem Vorzimmer. Прихожая also im Flur. Это твое тело. Denn Flur ist dein Körper. Проходи дальше. Sondern geh weiter. Душа. Deine Seele. Твой зал. Das ist dein Wohnzimmer. Зал там у тебя. Halleluja. Du hast dort ein Wohnzimmer. И в нем надо разбираться. Und da sollte man sich auseinandersetzen со своими damit. Чувствами. Mit deinen Gefühlen. Mit deinen Gedanken. И потом, может быть, Бог тебя запустит в дух. Und dann kann passieren, dass Gott dich in deinen Geist hineinlässt. А это уже спальня. Und das ist bereits Schlafzimmer. Halleluja. Halleluja. Это тело твой скафандр. Denn dein Körper ist so eine Art deine Bekleidung. Очень ненадежный скафандр. Und dabei ist das nicht sehr sicher. Короче, прослушай еще раз в проповедь в YouTube прошлую. Also kurz gesagt, höre dir einfach nochmal die Predigt auf YouTube an. Und praktiziere es. Заведи свое тело в благодарность. Bringe deinen Körper auf Dankbarkeit. Каждый день начинай с спасибо. Jeden Tag fang mit einem Danke an. Миллион раз спасибо. Millionen mal danke dir, Herr. Halleluja. Halleluja. А потом научись улыбаться с утра пораньше. Und dann lerne gleich in der Früh zu grinsen. Ты знаешь и помнишь то, что я говорил, да, в прошлый раз? Du weißt und erinnerst dich, was ich letztes Mal gesagt habe. 1200 химических реакций в теле. 1200 chemische Verbindungen kommen. Заставь свое тело веселиться. In die in Action, wenn du anfängst, dich zu freuen. Also zwinge dich zu freuen, aber es klappt nicht. А кто сказал тебе, что жизнь легкая штука? Wer hat dir gesagt, dass das Leben einfach ist? Жизнь это не простая штука. Das Leben ist nicht eine einfache Sache. Поэтому мы учимся, аллилуйя. Deswegen lernen wir auch hier. В прошлое воскресенье мы говорили о том, как работает вера. Und letzten Sonntag sprachen wir darüber, wie der Glaube so funktioniert. И читали из Евреям 11 глава. Und haben aus Hebräer gelesen 11. Что вера, она погашала силу огня. Dass der Glaube die Kraft des Feuers erlosch. Она побеждала царство, помнишь, sie, да? Sie gewann Reiche. Она спасала на войне. Rettete in der, im Krieg. Воскрешала мертвые. Sie hat die Toten auferstehen lassen. И нам нравятся такие истории. Und uns gefallen ja solche Geschichten, ну, nicht конечно. Wahr? Natürlich. Это истории победы. Das sind Geschichten über die Siege. Мы их изучаем, вдохновляемся. Und wir erforschen sie und wir ermutigen uns Они dadurch. Вдохновляют нас верить, okay. Sie ermutigen uns ja zu glauben, okay? Например, в истории Франции было удивительнейшее движение. Zum Beispiel in der Geschichte von Frankreich gab es eine erstaunliche Bewegung. Удивительнейшее движение. Das war eine der erstaunlichsten Bewegungen. Не сравнишь ни с чем вот то, что ты сейчас видишь в кино. Du kannst das mit nichts vergleichen, was du so im Kino siehst. Аватар отдыхает вообще. Аватар bleibt einfach schlafen. Если бы мы это увидели своими глазами, то, что там было. Also wenn wir das mit unseren Augen gesehen hätten, was dort geschah. Ты бы ходил бы целый день с открытым ртом, даже 2-3 дня. Du wärst sogar 2-3 Tage mit offenem Mund mit Staunen gegangen. Потому, понимал, du hättest dich 500 Mal gekreuzigt oder gekreuzigt mit deinen Händen, ты weil du nicht kapiert hast, was dort passierte. Du hättest nicht schlafen können. Avatar ist Fantastik. Avatar ist ja Fantasie. А там это было реальные вещи. Und dort geschahen reale Dinge. То, что ты сейчас можешь видеть в Аватаре, это просто компьютерная графика. Кто-то сидел и рисовал 13 лет. Also das, was du bei Avatar siehst, da hat jemand einfach Computerspiele gespielt und hat das gezeichnet. Сидел и рисовал. Er hat dort einfach gemalt. А ты будешь смотреть вот это вот всю эту, то, что он нарисовал. Aber du siehst es, was du so alles gemalt hast. Это Аватар. Das ist Avatar. А то, что там происходило. Aber dort, was damals geschah. А это была жизнь. Das war das Leben. Там здоровенные мужики. Dort waren Riesenmänner. Брали кувалду. Die haben solche Stöcke genommen oder кувалду. So. Кувалда, keine Ahnung. So Eisen. Молоток. Also Hammer. И solche били. Hammer. И били по животу девушкам. Und haben den Frauen in den Bauch Женщинам, geschlagen. Да. Also да, Frauen. Да. Били со всей силы. Und die haben das aus aller Kraft den Frauen in den Bauch geschlagen. У женщин не было даже царапины. Bei den Frauen gab es nicht einmal einen Kratzer. Они говорили, а этот мужик бьет дальше. Und der Mann schlägt weiterhin. Тудуф, тудуф, тудуф. Женщина говорит. Und die Frau sagt. Ты уже устал, передай другому. Эй, hör zu, du bist schon müde geworden, gib den Hammer dem Nächsten. Они били по стене, стена рушилась сразу. Sie schlugen auf eine Mauer und sie zerbrach sofort. А девушка, женщина стоит все спокойно, без проблем. Aber die Frau stand da, ganz ruhig und и passiert nichts. Они были неубиваемые. Sie waren unzerstörbar, unbesiegbar. Эти люди, это были пробужденные христиане во Франции. Das waren erweckte Christen in Frankreich. Движение называется конвульсионеры. Und diese Bewegung heißt конвульсионеры. Википедия, везде ты можешь найти про это движение. In der Wikipedia kannst du diese Bewegung überall finden. Не было тогда еще видео и фильмов. Es ist schade, dass dort noch damals noch kein Video Но gab. Но мы можем сегодня читать кучу свидетельств, исторических свидетельств об этом. Aber wir können heute eine Menge historische Zeugnisse darüber Эти lesen. Эти ребята были непотопляемые, потому что их хотели топить, они не топились. Diese Menschen waren unzerstörbar, die konnte man nicht einmal ersaufen im Wasser. Они не сжигаемые были, их хотели сжечь, они не сжигались. Man konnte sie nicht verbrennen, weil die waren nicht verbrennbar. Это движение длилось 100 лет. Und diese Bewegung dauerte 100 Jahre lang. 100 Jahre. Hallo. И вся Европа, она знала об этом. Und ganz Europa wusste davon. Все просвещенные умы того времени, они были в шоке от того, что Alle там происходило. Alle erweckten oder erleuchtete Denker wussten davon und waren schockiert. Вольтер, известный Вольтер, писал об этом. Der bekannte Voltaire schrieb потому, davon. Его брат, его личный брат был конвульсионером. Denn nämlich sein Bruder war der gehörte zu dieser Bewegung. Пушкин Александр Сергеевич, уважаемый. Der unser Пушкин, der Сергей. Он очень интересовался этим движением. Der interessierte sich an dieser Bewegung. Настолько, что он попросил разрешения попасть в царскую библиотеку. So weit, dass er um Erlaubnis bat, um in die königliche Потому Bibliothek reinkommen zu können. Вольтера. Denn dort lagen diese Werke И von он Voltaire. Знал, что Вольтер писал об этом движении. Und er wusste, dass er über diese Bewegung geschrieben И hat. Пушкин захотел туда под видом изучить историю. Und der Pushkin wollte unter diesem Vorwand diese Geschichte lernen oder erfahren. Туда, в библиотеку, первым делом он открыл этот труд Вольтера. Und als er in die Bibliothek gelang, hat er als allererstes diese Werke von Voltaire aufgemacht. На странице, где речь идет о конвульсионерах. Auf der Seite, wo die Rede über diese Konvulsionäre Откуда мы это знаем? Ging, потому что он разрезал книгу на этом месте. Woher wir das wissen, weil er genau an dieser Stelle das Buch angeschnitten hat. Он хотел туда приходить часто, он там был часто, и поэтому, чтобы не не морочить голову себе, он постоянно открывал книгу и поэтому разрезал там. Also er kam sehr oft in die Bibliothek und er wollte ja das studieren, deswegen hat er extra die angemarkert durch diesen Schnitt. Эй, ja, он был шкодный парень, видишь, так нельзя делать с книгами. Und er war ein bisschen so ein dreister Junge, man darf ja normalerweise Но sowas mit den Büchern видишь, nicht machen. Да, что эти люди, все, которые вообще чуть-чуть что-то соображали, они все интересовались этим движением. Aber du siehst selber, dass Menschen, die ein bisschen etwas verstanden haben, die haben sich alle an diese Bewegung interessiert. Тысяча свидетельств исторических, которые ты можешь найти сегодня. Tausende Zeugnisse, historische Zeugnisse, du kannst sie heute finden. Подробнейшие расписанные чудеса. Detailliert aufgeschriebene Wunder. Есть трилогия одного французского парламентария. Es gibt eine Trilogie von einem französischen Parlamentarier. Огромный труд, толстые, толстые тома. Also, das waren richtig dicke Werke. Это были неверующие люди, они просто стояли там, смотрели и записывали эти истории. Das waren ungläubige Menschen, die standen einfach da und haben das Ganze niedergeschrieben. С фамилиями, с указаниями времени, места, все mit подробно. Familiennamen, mit Ortsangabe, was dort alles so geschah. И даже король был захвачен этим движением. Sogar der König war, главный епископ war von dieser Парижа, Bewegung он mitgenommen. Был на их стороне. Sogar der französische wer? Главный епископ Парижа. Also der Bischof von war Короче, это auch было dabei. Протестантское движение, сильнейшее движение. Also kurz gesagt, das war eine mächtige Bewegung И главное, von Protestanten. Что это было такое массовое движение, тысячи людей участвовали. Und wichtig war, das war eine Massenbewegung. Das waren Tausende von Menschen daran beteiligt. Единичные случаи были всегда в истории. Und es waren immer wieder einzelne Ereignisse in der Но Geschichte. Но это движение bemerkt. Было массовое. Aber diese Bewegung war massenweise, also massiv. Und interessant war, dass es im Zentrum von einer gebildeten Europa, Эпоха просвещения тогда das была. War die Epoche der Bildung damals, Renaissance, да? Die Renaissance. Это была французская революция, еще то время. Das war zur damaligen Zeit, wo die französische Revolution stattgefunden hat. Тут началось что-то невероятное. Und hier fängt etwas Unglaubliches an. Прямо в сердце Европы. Genau im Herzen der Europa. Париж. In Paris. Самый просвещенный город того времени. Zur damaligen Zeit, das ein самый знаменитый ein университет Сорбон. Da gab es einen Uni-Salon. Эй, Сорбон, да, Сорбон? До сих пор он есть. Das gibt's nach wie vor. Я там был, кстати. Okay. Это ich все было такое auch. Интересное, что люди ехали со всей Европы туда. Das war so interessant, dass die Menschen von ganz Europa dorthin kamen. Ай-яй-яй, такая была великая сила Божия. So eine mächtige Kraft Gottes lag dort. Люди попадали на эту территорию, даже вообще прохожие люди, они падали там, кричали, плакали, рыдали. Also die Menschen, die auf dieses Territorium kamen, also die Passanten, und die fielen und schrien. Поэтому их называли конвульсионеры, потому что у них были конвульсии. Deswegen hat man sie auch so genannt, Konvulsionäre, weil die immer solche Bewegungen gemacht haben. Это был шок для всех мозгов. Also das war ein Schock für jeden Verstand. И люди там же были умные все, они все пытались объяснить это, ну как это, как это Und da waren быть? viele kluge Menschen und die haben alles niedergeschrieben Psychiatry, und wollten verstehen, warum das passierte. Расписывали это, объясняли, пытались die это объяснить. Psychiater waren dort und die versuchten herauszufinden, wie das Еще Ganze passierte. Еще лучше это было бы просто стереть из истории, но это не удалось. Aber noch besser wäre, das aus der Geschichte einfach auszulöschen, aber das hat nicht funktioniert. К сожалению, да. Leider. Вот нету, например, на французском языке есть огромная история, а на других языках нет. Auf französischer Sprache gibt es eine Riesengeschichte, aber andere Я Sprachen gibt es рад, leider nicht. Дух Святой так работает. Und ich freue mich total, dass der Heilige Geist so arbeitet. Он очень хорошо понимает, надо унижать эту мудрость мудрецов. Und er versteht sehr gut, das Weise dieser Welt zu erniedrigen. Он говорит, будьте как дети, иначе не войдете в Царствие Божие. Denn er hat gesagt, seid wie die Kinder, sonst kommt ihr nicht in das Reich Gottes hinein. Бог всегда так делает. Und Gott macht immer so. Он унижает мудрость мудрецов. Und er erniedrigt die Weisheit von den Weisen говорит, dieser Welt. Разум разумных отвергну. Er hat gesagt, ich werde den Verstand, der Verständigen, ablehnen. Halleluja. Halleluja. Мы ничего не можем понимать в том, что Бог делает. Wir verstehen gar nichts, was so Gott macht. Это хорошо. Und das ist gut so. Потому что наш разум маленький, а сердце должно быть большое. Denn unser Verstand ist klein, aber unser Herz soll groß sein. Нам должно быть наоборот. Amen. Also, И нам нравятся эти истории. Und uns gefallen solche Geschichten. Об этом говорит 11 глава. Und davon spricht ja auch der Kapitel 11. Но на одном дыхании дальше пишется о других событиях. Aber in einem Atemzug wird dort über andere Ereignisse berichtet. И они совсем не вдохновляющие, как может показаться. Und sie sind absolut nicht inspirierend, wie das so aussieht. Но именно эти стихи, они вдохновляют меня особенно. Aber genau diese Verse ermutigen oder inspirieren mich besonders. Okay, 11 глава, 34 стих. Hebräer 11, der Vers 34. Угошали силу огня. Sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht. Избегали острия меча. Sind der Schärfe des Schwertes entkommen. Укреплялись от немощи. Sie sind aus Schwachheit zur Kraft gekommen. А, это мы любим. Ah, das lieben wir sehr. Были крепки на войне. Sie sind stark geworden im Kampf. Прогоняли полки чужих. Haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt. А, это мы любим. Das lieben wir auch. Жены получали умерших своих воскресшими. Die Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. А, это мы любим. Das lieben wir auch. 35 стих. Der Vers 35. Иные же замучены были. Andere aber ließen sich marten und nahmen die Befreiung nicht an. Hallo. Иные же замучены были. Andere wurden gequält. Оба-на. А это еще что? Was ist das hier? Причем здесь вера? Was hat jetzt der Glaube damit zu tun? 36 стих. Der Vers 36. Другие испытали поругания и побои. Und andere erfuhren Spott und Geiselung. А также узы и темницы. Dazu Ketten und Gefängnis. Это еще все еще 11 глава? Das ist immer noch der Kapitel 11. А, это все еще про героев? Ist das immer noch über die Helden? Да, все ja. еще про героев. Immer noch über die Helden. 37 стих. Der Vers 37. Были побиваемы камнями. Sie wurden gesteinigt. Перепиливаемые. Zersägt. О, мой Боже. О, Gott. Павел, о чем ты пишешь? Paulus, über was schreibst du hier? Прекрати, здесь дети сидят. Hör auf, hier sitzen doch Kinder. Перепиливаемые. Die zersägt worden sind. Подвергаемые пытке. Sie erlitten den Tod durch Schwert und wurden gefoltert. Sie wurden gefoltert. Скитались в милотях, козьих кожах, терпя недостатки, скорби и озлобления. Sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfällen, erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung. А где же здесь победа? Wo ist denn hier der Sieg? Bitte schön. А это же лузеры все. Das sind doch alles nur Loser. Они же все проиграли. Sie haben doch alle verloren. Написано дальше об этих лузерах. Und weiter steht über diese Loser geschrieben. 38 стих. Im Vers 38. Те, которых весь мир не был достоин. Sie, deren die Welt nicht wert war. Это были те, которых весь мир das не waren был diejenigen, die достоин. Die de, wo, Очень wo sie nicht недемократичное wert waren. Слово. Halleluja. Das ist kein demokratisches Wort. Да. А Бог говорит это. Aber Gott spricht davon. Они скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Sie irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Павел, ну что это за проповедь? Paulus, was ist das überhaupt für eine Predigt? А где здесь вера? Wo ist hier überhaupt, wollte er der Glaube? Да ну тебя в баню. Also geh mal jetzt erstmal dahin, wo du Я пойду слушать bist. Проповедников, которые про счастье говорят, про мир и благодать. Ich gehe jetzt einmal zu den Predigern, die über das Glück, über die Gnade sprechen. Именно так многие христиане сделают. Genau so werden manche Christen tun. Когда приходят гонения. Wenn die Verfolgungen kommen. Когда придет страдание. Wo das Leiden kommt. И они потеряют Господа. Sie werden den Herrn verlieren. Жизнь сохранят. Sie werden ihr Leben aufbewahren, а Господа потеряют. Aber sie werden den Herrn verlieren. Именно эти мученики, они меня поэтому вдохновляют. Genau sind diese Leidensmenschen, die inspirieren mich so. О них даже имена не написаны, представляешь, здесь. Weißt du, stell dir vor, da sind nicht einmal ihre Namen hier niedergeschrieben. Там про этих героев, которые там такие великие были, там имена записаны. Aber über diese großen Helden, там, da, Samson, sind, там, da sind die Namen Авраам, aufgeschrieben, там. Zum Beispiel Samson. А про этих, которые мученики, даже имен нет. Aber über diese Märtyrer, da stehen nicht einmal die Namen не знаю, davon почему. Da. Ich habe keine Ahnung, Наверное, warum. Автор послания к евреям знал, что это людям не интересно слышать. Wahrscheinlich hat der Autor von dieser Botschaft gewusst, dass es Menschen nicht interessieren würde. Но меня это больше всего интересует. Aber mich interessiert das umso mehr. Больше, чем все другие. Mehr als alles andere. Янгус, которого сожгли на костре. Янгус, der verbrannt worden ist am Scheiterhaufen. Мне он больше нравится, чем те трое ребят, которые в печке не сгорели. Der gefällt mir mehr als diese drei Jungs, die im Ofen nicht verbrannt worden sind. Он меня больше вдохновляет, чем те ребята. Er inspiriert mich mehr als diese anderen drei Jungs. И меня больше вдохновляют христиане, которые проходили через скорби. Und mich inspirieren mehr diese Christen, die durch Leiden durchgegangen sind. Которых сожрали львы на арене. Die von Löwen gefressen worden sind in Arena. Меньше, чем Даниил, которого львы не сожрали. Weniger als Daniel, der von Löwen nicht gefressen wurde. Не вдохновляет меня почему-то Даниил, которого львы не сожрали. Aus irgendeinem Grund inspiriert mich der Daniel nicht, тех, der nicht gefressen сожрали. Worden ist, als diejenigen, die gefressen worden sind. Amen. Amen. Прости, Даниил, но это правда. Sorry, Daniel, aber es ist so. Эти герои, они безымянные. Diese Helden sind namenslos. Но это настоящие герои. Aber das sind echte Helden. Нам такие истории не очень интересны. Нам подавая истории про спайдерменов. Aber solche Geschichten inspirieren uns nicht. Gibt uns lieber die Geschichten über die Helden. James Bonda. Über James Bond, über Spider-Man. Чтобы он всех побил, всех застрелил. Damit er alle erledigt. И потом с блондинкой уехал на Rolls-Royce. Und dann geht er, fährt er in einem Rolls-Royce mit einer Blondine. А когда тебя побили? Aber wenn man dich gesteinigt, wenn man И тебя застрелили. Wenn man dich erschossen hat, ты лузер. Зачем ты кому-то dann нужен? Loser. Wer braucht dich überhaupt? Ну тогда Иисус главный лузер. Dann ist Jesus der allergrößte loser. Уже его раздели, избили. Den hat man ausgezogen, den hat man ausgepeitscht. И повесили на крест. Dann hat man den ans Kreuz gehangen. И издевались. Und dann hat man misshandelt. 1. Петра, 4. глава, 1. стих. 1. Петрус 4. Die Verse 1 und 2. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью. Da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch auch ihr mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen. Aha. Hey. Моя тема называется сегодня «Кризис лайтового христианства». Mein Thema heißt heute «Krise von Leitchristen». Лайтового христианства. Von einem Leitchristen. Лайтовое. Знаешь, что такое light? Weißt du, was light bedeutet? Light в переводе можешь прочитать. Light, das in Übersetzung heißt, du kannst es nachlesen. Легкое, что-то приятное. Das ist etwas light, das ist etwas angenehmes. Необременительное. Das ist das, was dich nicht belastet. Light. Light. У тебя, знаешь, есть выбор. Йогурт light. Zum Beispiel, du kannst ein, du kannst eine Wahl zwischen Joghurt, der normal ist, und das light Version. Light взять. И вот есть такое лайтовое христианство, лайтовое. Und es gibt so ein Light-Christentum. Лайтовое. So ein Light-Christentum. Такое легкое, приятное такое. So leicht, angenehm. Чуть-чуть надавили, он такой раз скользкий такой, знаешь, как уж. Wenn man etwas draufdrückt, dann ist er so glitschig und zack ist er weg. Такой уж такой скользкий такой. Das ist so wie so eine Schlange, die du ein bisschen drückst und zack ist es weg. Лайтовый христианин. So ein Light-Christ. Ага. Есть такое лайтовое христианство. Und so eine Light-Christentum gibt es. И Петр говорит, ребята. Und Petrus sagt, Jungs. Как Христос пострадал плотью. So wie Jesus in Fleisch, so wie Christus im Fleisch gelitten hat. Вооружитесь этой же мыслью. So wappnet euch auch ihr mit demselben Gedanken. Вот чем нам надо вооружаться, друзья. Genau mit dem sollten wir uns wappnen, meine Freunde. Другие оружия нам не нужны. Andere Waffen brauchen wir nicht. Нет у нас других оружий. Wir haben keine anderen Waffen. Есть только одно оружие. Es gibt nur eine Waffe. Это Божье оружие. Das ist Gott seine Waffe. Это мысли. Das sind Gedanken от Бога. Von Gott. Правильные мысли. Das sind richtige Gedanken von И Gott. Здесь оружие у нас такое. Und wir haben hier so eine Waffe. Это мысли. Das sind Gedanken. Скажи, мысль. Sag mit mir Gedanken. Gedanke. Скажи, Gedanke. Sag mit mir Gedanken. Христос пострадал за меня. Christus hat für mich gelitten. И я готов страдать. Und ich bin bereit zu leiden. За него. Für ihn. Oh. Oh. Скажи, oh. Sag mit mir, oh. Ну скажи, о. Oh. Sag mit mir, oh. Это мысль. Das ist ein Gedanke. Это сила. Das bedeutet Kraft. Она очень непопулярная, поэтому не хочется говорить о. Oh. Es ist nicht so modern oder populär, deswegen so möchte man nicht unbedingt об das sagen. Об этом вообще не учат, знаешь, не учат в немецких церквях, например, об этом. Weißt du, davon lernt man eigentlich nicht so, sogar in deutschen Gemeinden И nicht. Это очень опасная вещь. Und es ist eine sehr gefährliche Sache. Что об этом не учат. Dass man das nicht den Menschen lehrt. Это все равно, что когда у тебя тело не имеет иммунитета. Das ist dasselbe, wenn dein Körper keine Immunität hat. Знаешь, если у тебя в духе нет иммунитета, weißt du, wenn du in deinem Geist keine Immunität besitzt, ты также открыт для всякой заразы. Bist du genauso offen für jeden Unsinn, für jede Krankheit. Das ist ein Leid. Если у духа нет иммунитета к страданиям, wenn dein Geist keine Immunität gegen Leiden hat, если твоя вера не терпит страдания, wenn dein Glaube die Leiden nicht aushält, если у тебя проблема с проблемами, wenn du ein Problem mit den Problemen hast, у нас не должно быть проблем с проблемами. Wir sollten keine Probleme mit den Problemen haben. Amen. Amen. Проблемы это нормально. Probleme sind ganz normal. Страдания для христианина это нормально. Leiden für einen Christen ist ganz normal. Yes. Ja. Amen. Amen. И даже я скажу больше, гонения для христианина. Ich sag sogar mehr, Verfolgung für einen Christen. Нормально. Ist normal. Все желающие жить благочестиво будут гонимы. Alle die gottgefällig leben möchten, die werden verfolgt werden. Христиане в немецких церквях сегодня безоружны перед страданиями. Die Christen jetzt in den deutschen Gemeinden sind waffenlos gegen Христиане gegen в американских церквях безоружны перед страданиями. Die Christen in den amerikanischen Gemeinden sind waffenlos gegen Leiden. Их богословие не вооружило их. Denn ihr Gottes Verkündigung hat sie nicht bewaffnet. Sie predigen und reden jetzt über viele Helden, die gesiegt haben. Weißt du, wo jetzt die stärksten Gemeinden in der Welt sind? Wo sind heutzutage die stärksten Gemeinden? Ich habe nicht gesagt, die allergrößten, а самые сильные. Sondern die allerstärksten. Знаешь, между прочим, самые большие церкви. Weißt du, unter anderem gesagt, die größten Gemeinden. Это, кстати, часто. Das ist übrigens самые слабые духовно церкви. Sind oftmals die allerschwächsten geistlich gesehen. Это говорит личная жизнь этих людей в церквях. Das spricht davon, ihr persönliches Leben von diesen Christen in diesen личная Gemeinden. Жизнь этих людей в этих больших церквях. Persönliches Leben von diesen Menschen in diesen Gemeinden. Она говорит о том, что они слабые. Sie spricht davon, dass sie schwach sind. Там не поймешь вообще, он христианин или не христианин. Da blickt man nicht durch, ist er überhaupt ein Christ? Wer ist er überhaupt? Ja, чем вообще отличается от соседа безбожника? Wer unterscheidet er sich überhaupt von einem Nachbar, der an Gott nicht почему? Glaubt? Потому что учение в этих церквях лайтовые. Warum? Weil die Lehre in diesen Gemeinden leitmäßig ist. Лайтовые. Sie ist leitmäßig. Такое все такое легкое, хорошее, приятное. Alles so leicht, so angenehm, so gut. Рассчитанное на массу. Sie ist auf die Masse ausgerichtet, auf eine Menge ausgerichtet. Толпа идет там, где комфортно. Denn die Menge geht dorthin, wo komfortabel ist. Так вот, самые сильные церкви сегодня. Also die stärksten Gemeinden heutzutage. Это гонимые церкви. Das sind verfolgte Gemeinden. Это основном в Азии. Größtenteils sind sie in Asien. Они проходят сквозь огонь и воду. Sie gehen durch Wasser und durchs Feuer. И они умеют молиться. Und sie haben die Fähigkeit zu beten. И там невероятные знамения, чудеса происходят. Und dort geschehen unglaubliche Zeichen. Потому что огонь Божий приходит на жертву. Denn das Feuer Gottes kommt ja auf ein Opfer. Там, где есть жертва. Dort, wo das Opfer и da такие ist. Чудеса происходят, как в Деяниях. Und es passieren solche Wunder, die in den Apostelgeschichten geschahen. Знаешь, нам нужно постоянно напоминать себе о гонимых христианах. Weißt du, wir müssen uns selbst immer wieder über die verfolgten Christen erinnern. По средам у нас каждую последнюю среду месяца проходит видеорепортаж здесь в церкви. Also jeden letzten Mittwoch sehen wir hier Berichte über die verfolgten Christen. Да, и мы молимся за них. Und wir beten auch für sie. Это очень важно, напоминать себе. Und es ist sehr wichtig, sich über sie zu erinnern. Есть братья и сестры, которые гонят. Denn es gibt Brüder und Schwestern, die verfolgt sind. Это повышает наш иммунитет. Und das erhöht unser Immunität. И вооружает мыслью. Und es bewaffnet uns mit einem Gedanken. Я тоже готов страдать за Иисуса. Dass ich auch bereit bin für Jesus zu leiden. Когда я спрашивал гонимых христиан. Wo ich die verfolgten Christen fragte, в Египте, например, или, zum Beispiel in Ägypten или на Кубе, oder auf Kuba, я спрашиваю, говорю, что вам нужно? Ich frage sie, was braucht ihr denn? Чем мы можем вам помочь? Mit was können wir euch helfen? И знаешь, постоянно один ответ в разных странах. Weißt du, es ist ständig immer dieselbe Antwort in verschiedenen Ländern. Молитесь за нас. Betet für uns. Я не слышал, чтобы они говорили, дай денег. Ich habe nicht gehört, gib mir Geld. Молитесь за нас. Sondern betet für uns. Знаешь, если у кого-то учиться, то только у этих христиан надо учиться. Weißt du, wenn man von jemandem lernen soll, dann bitte von diesen Christen. Реально. Это, in Wirklichkeit. Это сильные христиане. Das sind starke Christen. Одного пастора в Китае посадили в тюрьму. Ein Pastor in China hat man inhaftiert. И там не так, как в Европе. Там могут тебя и избить, убить, и все. Und dort ist nicht so wie in Europa. Dort kann man, dort schlägt ему man die zusammen. Ему переломали ноги в тюрьме. Ihn umbringen. Man hat ihm die Beine gebrochen im Он лежит с переломанными ногами в камере. Und so liegt er in seiner Kammer mit gebrochenen Beinen. Заходит ангел. Kommt ein Engel rein. Прям как тогда с Петром. So wie damals mit Petrus, genauso. Говорит, вставай. Und sagt, steh auf. Он встает. Dann steht er auf. И замечает, что он стоит. Und merkt, dass er steht. Говорит, пошли. Und dann sagt er, komm, geh mal. Двери открываются. Die Türen gehen auf. Он выводит его. Und er führt ihn hinaus. Все, пошел. Und so ist er gegangen. Сел на такси, уехал. Der andere hat sich ins Auto gesetzt und ist weggefahren. Он был здесь у нас в Германии, проповедовал. Er war hier bei uns in Deutschland und hat hier gepredigt. Это люди реальные, которые здесь живут, ну, они могут об этом засвидетельствовать. Das sind Menschen, die in Realität existieren und die hier auch predigen und davon erzählen. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью. Und dann und Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch auch ihr mit denselben Gedanken. Какой мыслью ты сегодня вооружен? Mit was für einem Gedanken bist du heute bewaffnet? Бог меня сохранит от всякого страдания. Oh, Gott wird mich beschützen von jedem Leiden. Неправильная мысль. Das ist kein richtiger Gedanke. Неправильная. Das ist kein richtiger Gedanke. Это не оружие. Das ist keine Waffe. Если ты говоришь, Бог сохранит меня от всякого страдания. Wenn du sagst, Gott wird mich von jedem Leiden bewahren. Это пластиковый такой меч. Das ist einfach nur ein Plastikschwert. Такой, ты такой, достаешь, такой. Du tust ihn raus so. Und kämpfst so. И все бесы упали. Und alle Dämonen fliegen einfach. Нет силы от смеха. Die haben einfach keine Kraft mehr, weil sie sich schon totgelacht haben. Правда? Nicht wahr? У нас другое оружие. Aber wir haben andere Waffen. Вооружен ли ты для страдания? Bist du denn bewaffnet für das Leiden? И знаешь, мы очень любим себя, а плоть не хочет страдать. Und weißt du, wir lieben uns viel zu sehr und unser Fleisch möchte überhaupt nicht leiden. Мы не хотим страдать. Wir wollen nicht leiden. Мы очень любим себя. Wir lieben uns viel zu sehr. Мы любим себя настолько, что говорим, Боже, я уже и так много для тебя делаю. Wir lieben uns so sehr, wir sagen, Herr, wir machen doch so viel schon für dich. Ну как я могу еще полчаса тебе отдать? Да ну перестань. Wie kann ich dir noch halbe Stunde geben? Also bitte hör auf. Ну надо тебе час в воскресенье, два часа дам тебе, два. Na gut, dann gebe ich dir eine, zwei Stunden am Sonntag. Ну остальное время извини, Господи. Aber die restliche Zeit, tut mir leid, Herr. Ага. О, у меня работа. Как я могу еще? Ich habe doch Arbeit. Wie soll ich das schaffen? Да, да. Мы ходим в церковь два раза в неделю. Ja, wir gehen doch in die Gemeinde zweimal in der Woche. И чувствуем себя героями веры. Halleluja. Und fühlen uns als Helden des Glaubens. Герои веры. Ха-ха. Курам насмех такой христианин. Und da lachen die Hühner. Hühner lachen. Halleluja. Hühner lachen. Знаешь, что от этого нет никакой пользы Богу, что мы здесь. Weißt du, Gott hat überhaupt keinen Nutzen davon, dass wir hier sind. Hallo. Это польза нам. Dieser Nutzen ist für uns da. Польза мне. Das ist ein Nutzen, was mir gut tut. Это польза тебе. Das ist ein Nutzen, was dir gut tut. Но Богу от этого пользы нет. Aber Gott hat nichts davon. Amen. Amen. Amen. Как насчет того, чтобы ради Господа вот свою жизнь отдать? Wie ist es damit, sein Leben dem Herrn hinzugeben? Это уже Halleluja. Das ist dann schon Halleluja. Halleluja. Это не Аллилуйя, это Halleluja. Das ist nicht nur einfach so Halleluja, das ist Halleluja. А если это не Halleluja, тогда у тебя проблема. Und wenn es kein Halleluja ist, dann hast du ein Problem. Потому что ты тогда недостоин Господа. Dann heißt es, du bist Gott nicht würdig. Он за тебя жизнь отдал. Er hat für dich sein Leben hingegeben. А ты что ему дал? Was hast du ihm gegeben? А вот мы это и посмотрим. Und genau das können wir sehen. Когда придет страдание. Wenn die Leiden kommen werden. Стих 2. Чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, а по воле Божьей. Um die noch verbleibende Zeit im Fleisch und nicht mit den Lüsten des Menschen zu leben, sondern nach dem Willen Gottes. Смотри, источник наших страданий не Бог. Die Quelle unserer Leiden sind nicht Gott. Не люди. Nicht Menschen. Не враги. Nicht Feinde. Источник наших страданий – собственная плоть. Die Quelle unseres Leidens ist unser eigener Fleisch. Плоть страдает. Denn das Fleisch leidet. Не Дух. Nicht der Geist. Когда плоть ненавидит, она страдает. Wenn das Fleisch hasst, dann leidet es. Когда приходит любовь, wenn die Liebe kommt, страдание проходит, перестает. Dann hören die Leiden auf. Почему? Aus welchem Grund? Потому что плоть умерла. Weil das Fleisch gestorben ist. Все. Она das war's. Труп. Punkt. Das ist eine Leiche. А ты можешь труп хоть пихать, хоть колоть, ругать. Du kannst eine Leiche stechen, du kannst es schubsen, du kannst Späße machen darüber. Denn eine Leiche ist das komplett alles egal. Поэтому страдания наши причиняют нам собственную плоть. Deswegen Leiden fügt uns unser eigenes Fleisch. Страдания нужны ровно настолько, насколько жива твоя плоть. Und die Leiden sind so viel notwendig, wie dein Fleisch lebendig ist. И страдания будут ровно столько длиться, как долго живет твоя плоть. Und die Leiden werden so lange anhalten, solange dein Fleisch Пока noch плоть lebt. Жива и сильна, она нуждается в страдании. Solange dein Fleisch lebt und solange es Чем lebt, сильнее плоть, тем больше страданий. Und je stärker sie ist, desto größer sind die Leiden. Я не говорю тело. Плоть ich sage nicht тело. Davon, dein Körper. Fleisch ja. ist nicht dein Körper. Это разные вещи. Плоть, das sind zwei verschiedene Dinge. Это не тело. Fleisch ist nicht dein Körper. Но когда твоя плоть сама сдастся, Aber wenn dein Fleisch von sich selber aus sich ergibt umrёт, und stirbt, вот тогда придёт свобода. Dann wird die Freiheit kommen. Знаешь, когда яйцо разбивается снаружи, weißt du, wenn ein Ei, von, wenn es außen ist, zerbrochen wird, это смерть. Das ist Tod. А когда яйцо разбивается изнутри, Aber wenn, der, wenn das Ei von in, im Inneren zerbricht, das ist Leben. Verstehst du den Unterschied? Wenn man dich zerbricht, dann ist Schluss aus. Aber wenn du selber изнутри, von innen heraus сокрушаешься. Wenn du von innen heraus zerbrichst, это жизнь. Das bedeutet Leben. Иисус говорит, Jesus sagt hier, кто хочет душу свою сберечь, потеряет ее. Wer sein Leben bewahren möchte, der wird es verlieren. А кто потеряет ее, отдаст ее, то есть тот обретет ее. Und derjenige, der das abgibt, das wird er, dann wird das gewinnen. Давай скажем, кто хочет lass uns das sagen, wer душу will, свою Seine Seele aufbewahren, тот потеряет der wird verlieren. Ее. Der wird sie verlieren. А кто потеряет ее, Und wer sie verlieren wird, приобретет. Wird gewinnen. Wow. Wow. И первые христиане это очень хорошо поняли. Und die ersten Christen haben das sehr, sehr gut verstanden. Они хотели отдавать свою жизнь для Господа. Die wollten ihr Leben Gott hingeben. Они хотели. Sie wollten. Они отдавали свою жизнь. Sie gaben auch ihr Leben hin. Но они хотели. Aber sie wollten auch. Отдавать свою Sie wollten auch ihr Leben hingeben. То есть у них не просто забирали жизнь, они хотели ее отдавать. Also man hat nicht einfach ihr Leben genommen, sondern sie wollten es selber hingeben. Подумай об этом. Denke mal nach darüber. Если ты этого не понимаешь. Wenn du das noch nicht verstehst, Значит, у тебя что-то отсутствует то, что у них было. Dann fehlt dir etwas, was sie damals hatten. Они что-то знали, чего ты не знаешь. Sie haben etwas gewusst, was du heute noch nicht weißt. Деяния 5:41. Апостолгеschichten 5:41. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Sie gingen nun voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden, um seines Namens willen. Sie haben sich gefreut. Sie gingen voll Freude. Sie waren erfüllt mit Freude. Oh, Боже. Oh Herr. Побили. Man hat sie geschlagen. Ja, nicht такие выходят. Und sie gehen so raus yeah! und sagen, yes. Мне пять раз влепили. Man hat mir fünfmal eine in die Fresse gehauen. Wow. Петр, тебе сколько? Petrus, was hast du abbekommen? Четыре. Viermal. Ха, мне пять. Ah, ich habe fünfmal bekommen. И ты можешь... Und du denkst dir, hat er nicht mehr alle? Они тебе в ответ... Und sie als Antwort dir auch. Hast du nicht mehr alle? Потому что мы этого хотели. Weil wir das gewollt haben. Мы радуемся. Wir freuen uns. Мы чувствуем себя, что мы недостойны даже этих пяти ударов. Wir fühlen uns sogar unwürdig oder nicht würdig genug, um fünf zu bekommen. Они Halleluja говорили. Sie hatten Halleluja ausgesprochen. Halleluja! Sie sagten Halleluja. Господи, о чем здесь вообще? Und du denkst dir, oh Gott, wovon ist überhaupt hier die Rede? Они видели в этом возможность. Sie sahen darin eine Möglichkeit, доказать Богу свою любовь. Gott ihre Liebe zu zeigen, Halleluja. Zu beweisen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Я счастлив. Halleluja, ich bin glücklich. Меня побили, я счастлив. Man hat mich geschlagen und ich bin total glücklich. За Иисуса. Für Jesus. Давай еще. Lass, gib noch mal. Давай еще. Gib noch. Именно так они себя вели. Genau so haben sie sich verhalten damals. Когда были обгонения, я не хочу сейчас много рассказывать. Als damals die Verfolgungen stattfanden, ich erzähle jetzt nicht viel darüber. Был такой отец в церкви Ориген. Gab es einen so einen Vater der der Kirche Ориген. Ориген? Ориген, да. Ориген? Да, его отец, между прочим, имя у него было такое русское, Леонид. Und sein Vater, der hat übrigens so einen russischen Namen gehabt, Leonid. Его посадили в тюрьму за Иисуса. Man hat ihn ins Gefängnis geworfen wegen Jesus. Потом его обезглавили. Dann hat man ihn geköpft. За исповедание христианства. Über die Verkündigung von Christentum. И вот Ориген, то есть мальчик этот. Also dieser Junge, der Ориген. Он хотел присоединиться к арестованному отцу. Der wollte unbedingt zu seinem Vater sich anschließen. Но мама, она спрятала всю его одежду, не дала ему выйти из дома. Aber seine Mutter hat seine ganze Kleidung versteckt und hat ihn nicht rausgelassen von zu Hause. Письмо в тюрьму. Dann hat er einen Brief an seinen Vater geschickt ins Gefängnis. Он написал папе. Und hat seinem Papa geschrieben. Убеждая его принять муки. In Überzeugung und versucht ihn zu überzeugen, dass er diese Leiden annimmt. Держись, говорит, не передумай ради нас. Und dann sagt er, du sollst dich halten, festhalten und überlege nicht. Ради нас не передумай. Und bitte wegen uns überlege es dir nicht anders. Когда его обезглавили, мама осталась с шестью детьми. Als der Vater geköpft wurde, ist die Mutter mit sechs Kindern übrig geblieben. С Оригеном. Mit Оригеном. Но он стал одним из лучших богословов в церкви. Aber er wurde zu einer der besten Wortverkündiger damals der Gemeinde. 17 Jahre. Знаешь, это было особенное время гонения. Und weißt du, das war eine besondere Zeit der Verfolgung. Послушай, это очень важно. Hör zu, es ist ein sehr wichtiger Moment. Сердцем услышать. Versuch das mit deinem Herzen zu hören. Не надо мозгами, сердцем слушать. Nicht mit deinem Verstand, sondern mit deinem Herzen. Для христиан предусматривалось два вида казни. Für Christen wurden zwei Arten der Hinrichtung vorgesehen. Сожжение на костре. Am Scheiterhaufen verbrennen. Или по-латински они говорили damnatio ad bestias. Das ist auf Lateinisch. Предание зверям. Oder man hat sie den Tieren vorgeworfen. И римляне они традиционно совмещали праздники и казни. Und die Römer haben traditionsmäßig ihre Feste mit den Hinrichtungen verbunden. Казнь в игру на сцене. Die haben die Hinrichtung als so eine Art Fest verwandelt auf der, in der Bühne, in der праздники, Arena. Они длились не два дня. Und ihre Feste dauerten nicht zwei Tage. А иногда два месяца, три месяца, четыре. Sogar manchmal zwei, drei, vier Monate. То есть римляне они были хорошие солдаты, но ужасные бездельники были. Also die Römer waren какие они были? Хорошие солдаты, но sie waren gute Soldaten, aber furchtbare Faulpelze. Например, при императоре Траяне, zum Beispiel beim Imperator Troja, в 106 году был праздник. 106 nach Christus gab es ein Fest. В честь победы над драками, это был такой народ. Also zu Ehre über ein Volk. Целых 123 дня праздник und длился. Es dauerte ganze 103 Tage. 102 Tage. На этом празднике погибло больше 10 000 христиан. Auf diesem Fest sind mehr als 10.000 Christen umgekommen. Потому что каждый день на аренду выпускались хищные звери и люди. Denn jeden Tag wurden in die Arena die Raubtiere rausgelassen und auch Menschen. И христиане. Und Christen. Женщины, дети, неважно. Frauen, Kinder, unabhängig. Если они ничего не делали, их заставляли, чтобы они начинали махать руками и привлекали und зверей. Und wenn sie nichts gemacht haben, dann hat man sie gezwungen, irgendwelche Zeichen zu machen, damit sie die Tiere anlocken. Так погибло около 10 000 христиан. So sind um die 10.000 Christen innerhalb von diesem Fest umgekommen. В конце 3 века правил император Диоклетиан. Am Schluss des 3. Jahrhunderts hat ein Imperator Diokletian geherrscht. Правил, Der hat um die 40 Jahre geherrscht. Страшный гонитель был христиан. Das war ein furchtbarer Verfolger von Christen. Да, есть много исторических подробностей об этом периоде времени. Es gibt viele historische die Informationen über diese Verfolgungszeit. In einer Stadt wurde ein christliches Paar angehalten und man wollte sie kreuzigen. Christian, рабов могли распять. Also Christen, die Sklaven waren, konnte man kreuzigen. Если христианин имел римское гражданство, wenn ein Christ römische Staatsbürgerschaft hatte, таких было немного, но были, so waren, es waren nicht wenige, aber es waren welche тогда davon, им просто отсекали голову. Dann hat man ihn einfach geköpft. Ну, это была легкая смерть. Das war ein leichter Hinrichtung. Остальных сжигали, Der Rest wurde отдавали зверям, verbrannt oder den Tieren vorgeworfen или распинали. Oder man hat sie gekreuzigt. Так вот эти, этот муж и жена, also diese Mann und diese Frau, они попросили, чтобы их распили, но лицом друг к другу. Also sie haben darum gebeten, dass man sie kreuzigt, aber dass sie Gesicht, dass sie gegenüber gekreuzigt werden. На крестах 9 дней. Und sie haben 9 Tage am Kreuz verbracht. Sie hangen 9 Tage am Kreuz. Друг на друга. Indem sie auch einander angeschaut haben. Oh, Боже мой. В другом городе все жители оказались христианами. Und in einer anderen Stadt waren alle Christen, включая мэра города. Inklusive von dem Bürgermeister von der Поэтому Stadt. Поэтому его обложили горючими материалами весь город. Deswegen hat man die ganze Stadt mit so einem Brennmaterial praktisch draufgelegt und hat man komplette Stadt mit allen Frauen, mit allen Kindern und Säuglingen hat man sie komplett verbrannt. Ankira, такой город был, und in der Stadt Ankira, so war eine Stadt, люди получили право убивать и грабить христиан. Haben die Menschen Recht bekommen, um die Christen zu berauben und sie umzubringen. Во время Диоклетиана государство не защищало христиан вообще. Und zu dieser Zeit, wo dieser Imperator geherrscht hat, gab es kein Recht oder gab es kein Schutz für die Christen. Перед любым насилием. Egal was man konnte alles mit ihnen machen. Я читаю Библию, я вчера это вспоминал. Ich lese das in der Bibel und ich erinnere mich. Что это было уже тогда? Dass es schon damals gab. Расхищение вашего имущества вы приняли с радостью. Und dann, wo man gesagt hat, als man euch beraubt hat, habt ihr das mit Freude empfangen. С радостью. Mit Freude. Мой дом разграбили. Mein Haus wurde beraubt. Halleluja. Halleluja. Ради Иисуса. Um Jesus willen. Машину угнали. Нужна она мне. Man hat das Auto weggefahren, aber deswegen Jesus ist doch egal. Ich freue mich trotzdem. Weißt du, solche Christen haben eine Hinrichtung mit Freude empfangen. С песнями даже. Sogar mit Liedern. А многие сами шли к властям и рассказывали, что мы христиане. Und manche gingen sogar selbst zu den Staatsgewalten und haben erzählt, dass sie Christen sind. Ja, мы христиане. Und sagten, ja, wir sind Christen. Свидетели этих событий, они пишут, что тогда христиане ни в каком случае, за все время преследования, не было ни одного случая, когда они пытались сопротивляться. Und die damalige Aufzeichnungen sagen, dass es gab Zeugen, die gesagt haben, dass es niemand da war, der sich widersetzt hat. То есть они не устраивали восстаний. Das heißt, sie haben keinen Aufstand gemacht. Они не пакостили своим врагам. Sie haben nichts Schlechtes ihren Feinden gemacht. Они не защищали свои дома с оружием в руках. Sie haben ihre Häuser nicht mit einer Waffe in der Hand verteidigt. Они не пытались мстить за своих родных. Sie versuchten nicht Rache zu üben für ihre Verwandten, die umgebracht worden waren. Есть такой автор Тертулиан. Es gibt so einen Autor Tertullian. Есть очень такой богослов, которого много можно сегодня еще читать. Das ist ein Prediger, über den man heutzutage noch lesen kann. Его цитата, это я цитирую. Und seine Zitat. Нас уничтожают и пытают. Man vernichtet uns, man foltert uns. Так неужели мы не могли бы хотя бы поджечь ваши дома? Hätten wir nicht wenigstens eure Häuser anzünden können? Но не дай Бог, чтобы божественная религия употребила когда-нибудь человеческие средства к отмщению за себя. Dass Gottes Religion die menschlichen Waffen gebraucht hätte als Rache. Знаешь, такое поведение христиан было более чем странным. Weißt du, so ein Verhalten von Christen war mehr als seltsam. Именно из-за этого отношения. Und genau aus dieser Haltung heraus страдания, zu den Leiden, власти, местные власти изменили свое отношение. Haben die örtlichen örtliche Regierung ihre Haltung da несмотря на пропаганду. Abgesehen von Propaganda. Что тогда тоже была пропаганда. Damals gab es die genauso. И они вела, она велась против христиан. Und sie wurde gegen Christen gerichtet. Простые люди верили как всегда. Und die einfachen Menschen haben geglaubt wie immer. Но люди видели, как достойно умирают христиане. Aber die Menschen sahen, wie würdig die Christen damals starben. Что они никого не проклинали. Dass sie niemanden verfluchten. Никого. Keinen. Они не сопротивлялись. Sie widersetzten sich nicht. Они шли добровольно на смерть. Sie gingen freiwillig in den Tod. Как Иисус. So wie das Jesus gemacht как hat. Как овца на заклане. Wie ein Lamm auf die Schlachtbank. И это произвело настоящую революцию в мозгах тех людей. Und das hat eine Revolution in Verstand dieser Menschen hervorgerufen. Это была настоящая революция. Das war eine echte Revolution. Потому что они видели людей, страдающих, при этом достойно. Menschen, die gelitten haben und dabei doch würdig достойно себя вели. Und doch, sich würdig verhielten. Это были вооруженные христиане. Denn das waren bewaffnete Christen. И против этого оружия, у оружия Рима не было силы. Und gegen diese Waffe hat Rom keine Waffe dagegen gehabt. Оружие Рима было бессильно. Denn die Waffen Roms waren hilflos против dagegen. Против такой мысли. Gegen so einen Gedanken. Если Христос пострадал, wenn Christus gelitten hat, за меня, für mich, я готов страдать за него. Dann bin ich bereit für ihn zu leiden. Это оружие. Das ist eine Waffe. И это сделало как раз эту революцию в мозгах людей в Риме. Und genau das hat diese Revolution hervorgebracht. Хотя, in den Denken von den Regierenden. Хотя Кесарь посылал директивы из Рима на места, местные власти, они отказывались их выполнять. Sogar der Cäsar hat Befehle geschickt an die örtlichen Gemeinden, aber die haben abgelehnt, diese Befehle auszuführen. Местные власти старались избавлять христиан от страдания. Also die Regierenden haben versucht, die Christen davon zu bewahren. Как-то фиктивно произвести отречение от веры. Sie haben irgendwie versucht, fiktive Lossagungen vom Glauben zu aufzuschreiben. Es gab damals eine Bedingung für einen Christen, wenn du jetzt dich vom Glauben lossagst, dann sage dich jetzt los von dem Christentum und da ist jetzt ein Opfer, ein Opfer an die Götzen, du musst sie bringen, и съесть сам. Und das auch selber essen. Тогда тебя признают, что ты отрекся от Иисуса. Dann praktisch weiß man, dass du dich losgesagt hast vom Glauben. Каждого был такой выбор. Und jeder hatte so eine Wahl. Есть прям исторические записи, ты можешь читать это сегодня. Und es gab sogar so historische Aufzeichnungen, das kannst du noch lesen. Такой-то, люди пришли тогда-то, сделали это и это. So und so ein Mann hat das und jenes gemacht. И вот свидетели, два имени еще свидетелей. Und da sind zwei Zeugen, da gibt's noch zwei Namen. Бюрократически, юридически чисто все было сделано. Alles wurde beamtenmäßig und rechtsmäßig korrekt aufgeschrieben. И когда христиане отказывались, вот ему, пожалуйста, два выбора. Und wenn die Christen sich losgesagt haben, oder beziehungsweise abgelehnt haben, ja okay, dann wirst du entweder geköpft oder du wurdest verbrannt oder in die Arena geschickt. Судьи в этих случаях, они подписывали фиктивное отречение, то есть они говорили, эти христиане, они отреклись. Und die Richter haben so eine fiktive Unterlage unterschrieben und haben gesagt, als ob die sich losgesagt haben vom Glauben. Хотя христиане стояли и орали, говорили, нет, мы не отрекаемся, мы не отрекаемся. Obwohl die Christen da standen und schrien, nein, wir lehnen Christentum nicht ab. Но судьи подписывали отречение. Aber die Richter haben trotzdem diese fiktive Dokumente unterschrieben, als ob sie das getan hätten. В одном городе начальство просто договорилось с христианами, как им сделать так, чтобы никто не пострадал. In einer Stadt haben sogar die Regierenden mit den Christen eine Vereinbarung getroffen, wie sie das tun, damit sie nicht leiden. Епископов заранее предупреждали, что придут грабить церковь. Die Bischöfe wurden sogar vorzeitig gewarnt, dass jemand kommt und sie berauben möchte. И тогда они могли еще подготовиться к этому. Und, sie konnten noch sich da dafür vorbereiten. Друзья, кровь мучеников, она стала семенем церкви. Meine Freunde, das Blut von den Märtyrern wurde ein Same für die Gemeinde. Когда мы сидим здесь в Нюрнберге, wenn wir jetzt hier sitzen in Nürnberg, уютном здании, in einem gemütlichen Gebäude, на уютном стульчике, mit auf einem gemütlichen Stuhl, дома у тебя кушать там что-то есть, zu Hause hast du was zu essen, es ist alles schön und gemütlich, пойдешь сейчас кофе попьешь внизу, du wirst jetzt in die Cafeteria gehen und deinen Kaffee trinken, свет красивый, überall haben wir schönes Декорация. Licht, Dekoration, прославление, Lobpreis, со всеми музыкантами, mit allen Musikern hier. Муж, жена рядом. A Mann oder Frau ist neben dir. Дети. Kinder. Halleluja. Halleluja. Хорошо Halleluja говорить, правда? Es ist dann gut, Halleluja zu sagen, oder? Когда ничего этого нет. Wenn das Ganze hier nicht da ist. И у тебя здесь пасть такая, на тебя смотрит такая пасть. Und hier steht, hier ist so eine Fresse, die auf dich schaut. И он хочет тебя уже съесть. Und er will bereits dich jetzt schon fressen. И толпа такая сверху орет такая. Und so eine Menge oben steht давай! Und schreit und sagt, komm, давай. Komm, давай нам следующего, давай. Gib uns den nächsten. Рим, он был такой, хлеба и зрелищ, дай зрелище. Weißt du, Rom war so, lass uns irgendwas geben, was wir ansehen können, was wir glotzen können. Und gib uns dann Brot noch dazu. И представляешь, находилось практически никого, мало кто отрекался от Иисуса. Weißt du, es gab fast keinen, der sich von Jesus losgesagt hat. Вот это христиане. Das sind echte Christen. И мы ходим в победе, оплаченной их кровью. Und wir wandern in einem Sieg gezahlt durch ihr Blut damals. Но, друзья мои, aber meine Freunde, этот список мучеников еще не закончился. Aber diese Liste von Märtyrer ist noch nicht zu Ende. Я это говорю не в пустой воздух. Und ich sag das nicht einfach so. Даниила 7:21-22 говорится. Daniel 7:21-22 Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их, доколе не пришел ветхий днями. И суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые. Ich schaute, wie dieses Horn Krieg führte mit den Heiligen und sie überwand, bis der Hochbetagte kam und den Heiligen des Allerhöchsten das Gericht übergab und die Zeit eintrat, dass die Heiligen das Reich in Besitz nahmen. Брань со святыми. Das ist, Она еще не закончилась. Also der Krieg mit den Heiligen ist noch nicht zu Ende. Это будет время последнее. Es wird die letzte Zeit geben und sein. Еще будут мученики. Es werden noch Leidende geben, Märtyrer geben. Много. Viele. Христиане. Christen. Готовые страдать. Die bereit sind zu leiden. Я хотел бы их видеть сегодня. Ich würde sie gerne heute sehen. Слабо. Schwach. Schwach. Слабо. Schwach. А Иисус говорит, Матфея 10:28. Aber Jesus spricht in 10:28, Matthäus. Он говорит христиан, нам с вами. Er sagt zu uns Christen. Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить. А бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten vermögen. Fürchtet euch vielmehr der Seele und Leib verderben kann in die Hölle. Когда я принимал крещение, это было в гонимой церкви. Als ich damals getauft wurde, das war eine verfolgte Gemeinde. Man fragte uns, das war eine so traditionelle Frage. Ты готов умереть за Иисус? Bist du bereit für Jesus zu sterben? Сегодня этот вопрос вообще никого не интересует, не звучит. Heute gibt es so eine Frage nicht, das interessiert auch keinen. В немецких церквях ты можешь прийти с улицы прямо и тебя крестят без проблем. Du kannst sogar in die deutschen Gemeinden reinkommen von der Straße her und man tauft dich sofort. Без проблем. Ohne Probleme. Я бы не хотел так. Креститься вообще. Also ehrlich gesagt, ich würde mich nie so taufen wollen. Я счастлив, что я вырос в гонимой церкви. Ich bin sehr glücklich, dass ich in einer verfolgten Gemeinde aufgewachsen bin. Совсем немножко, но я знаю, что это такое. Es ist nur ein wenig gewesen, aber ich weiß, was das zu bedeuten hat. Моего отца могли каждый день забрать в тюрьму. Mein Vater konnte jeden Tag ins Gefängnis geworfen werden. Мама должна была быть готова каждый день остаться одна. Meine Mutter musste bereit sein, jeden Tag alleine zu bleiben. Но вот это было время, когда в СССР В СССР люди готовы были страдать за веру. Aber das war eine Zeit, wo die Menschen in Sowjetunion bereit waren, jeden Tag zu sterben. Их лишали хорошей работы. Man nahm ihm die beste Arbeit weg. Они говорили, нет проблем. Und sie sagten, kein Problem. Их выгоняли из институтов, они говорили, пожалуйста. Man hat sie nicht, man hat sie aus den Unis rausgeworfen und sie sagten, kein Problem. Их отправляли в психушку. Man hat sie sogar in die Psychiatrie eingewiesen. И они все равно не сдавались. Und trotz allem gaben sie nicht auf. Мы сейчас находимся во время Рождества. Wir befinden uns jetzt zur Weihnachtszeit. И как раз в это время должна проявиться любовь к Иисусу. Und genau in dieser Zeit sollte unsere Liebe ausdrückbar sein oder sich zeigen. Но по факту она это суета, она отдаляет нас даже от него. Aber in der Wirklichkeit trennt uns diese Hektik von Jesus weg. Все это вот эта суета, подарки, елки. Diese ganze Hektik, Weihnachtsbäume, Geschenke. Давай опять вернемся к тому, кто прекраснее всех сынов человеческих. Lass uns wieder zu dem zurückkehren, der schönste der Söhne Gottes sind. Свою страсть по Господу покажи ему. Zeig deine Leidenschaft nach dem Herrn. Пусть это слово, эти примеры, они зажгут огонь любви. Dieses Wort und diese Beispiele sollen dein Feuer wieder entfachen in deinem Herzen. Уходи из комфорта своей такой христианской лайтовой жизни. Gehe aus diesem komfortablen Light-Leben als Christ. Лайтовая жизнь должна закончиться. So ein Light-Leben soll zu Ende sein. Это христианство будет в кризисе. Denn dieses Christentum wird sich in die Krise begeben. Оно уже в кризисе. Es ist bereits in der Krise. И будет в еще большем кризисе. Und wird noch mehr sich in die Krise reinbewegen. Лайтовое христианство закончится. Light-Christentum wird zu Ende gehen. И Бог его выкинет на свалку. Und Gott wird es auf die Müllhalde wegschmeißen. Если соль потеряет силу. Er sagt, wenn das Salz ihre Kraft oder ihre Würze verlieren wird. Ничего не сделаешь больше. Dann kannst du nichts mehr machen. Выкинь. Schmeiß es weg. На попрание людям. Du sollst es zu den Menschen wegschmeißen. Давай мы встанем сейчас перед Господом. Lass uns gemeinsam vor dem Herrn ausstehen. О Господь, паракиту Россия, Раханда, Алафара, Верия. Гида ла суту, ала махая, гриондо, сурте, бедерио. Молись сейчас, как можешь. Bitte jetzt so, wie du es kannst. Спасибо тебе, Господь. Danke dir, Herr. Ты умер за меня. Du starbst für mich.